So handelt die Kirche gegen das Gesetz des alten Bundes. Das ist gegen die uralten arischen Rassengesetze, gegen die Gebote Christi und gegen das Wohl der arischen Rasse und wird der Bundesgenosse und Anführer des Niederrassentums in seinem Kampfe gegen die Gemeinde der Heiligen. Und so wird ungewollt und unbewusst mancher edle, deutschblütige Geistliche der größte Feind des Deutschtums und seines Vaterlandes. Wohl muss man den allermeisten Geistlichen zubilligen, dass sie nicht wissen, was sie tun, dass auch sie in falschen Vorstellungen aufgezogen und befangen sind. Wir müssen aber verlangen, dass sie nun gemäß den Auslegungen der Kirchenväter die Heilige Schrift nach ihrem wahren Sinne lehren und die Kirche ausgestalten zu dem, was sie nach dem Willen Jesu sein soll, zu einem Tempel arischer Weisheit, arischer Lebensführung und arisch-christlicher Rassenkultreligion und damit in engster Verbindung mit Staat und Schule als Staatskirche zum wichtigsten Kulturfaktor des Germanentums. Die Kirche in Deutschland wird in den nächsten Jahren zur Erkenntnis gedrängt werden, dass die wahrheitsgemäße Auslegung der Bibel und ihr Anschluss an die machtvoll emporflammende völkische Bewegung ihre einzige Rettung sein wird. Wenn die deutsche Geistlichkeit künftig nicht die Wahrheit lehrt, macht sie sich mitschuldig an dem 2000-jährigen Verbrechen an unserem Volke und an seiner Versklavung. Völkerschicksale werden durch leitende Ideen beeinflusst. Solche haben im Laufe einer vieltausendjährigen Kulturgeschichte Millionen von Menschen in den Kampf um schlechte und gute Ideale getrieben, haben Reiche gegründet und Reiche zerstört, Länder verwüstet und erblühen gemacht, Völker versklavt und befreit, Welten versinken und entstehen lassen. Mit dem Rufe Allah ist groß, wälzten sich die Scharen des Halbmondes unter dem suggestiven Einfluss der Lehren Muhammeds aus Arabiens Glutwüsten bis in das Herz von Europa. Ein falsches Ideal trieb Millionen Kreuzfahrer und Pilgrime in das Morgenland. Sie fanden in den Wüsten Kleinasiens ein sicheres Grab. Der Ruf Freiheit trieb Hunderttausende wackerer deutscher Männer in der Varusschlacht und in den Befreiungskriegen 1813 den Welschen entgegen. Falsche Ideen von Völkerversöhnung, Völkerverbrüderung, Völkerbund, Menschengleichheit, Verständigungsfrieden, Internationalisierung haben dem deutschen Volke nach kluger Berechnung ihrer verbrecherischen Urheber das sittliche und politische Rückgrat gebrochen, ihm den Dolch in den Rücken gestoßen, es in Not und Elend gestürzt, um den Untergang dieses einst größten und ältesten aller Kulturvölker der Welt zu vollenden. Richtige Gedanken sollen es zur politischen Freiheit, zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, zur Erlangung alter Tugend und Sitte führen. Die in dem vorliegenden Buche niedergelegten Ideen und geschichtlichen Tatsachen müssen für die Gestaltung der inner- und außerpolitischen Verhältnisse des deutschen Volkes von größter Tragweite werden. Da die Lehre, Jesus sei ein Judensprössling und die Hebräer das auserwählte Volk Gottes und das Volk des Heils, als grobe Geschäftsfälschung sich erweist, so zerfällt damit der heilige, geheimnisvolle Schimmer, mit dem das Hebräertum sich zu umkleiden verstand, zu Staub zusammen. Die 1900 Jahre lang schillernde Seifenblase ist geplatzt. Die Kirche darf und kann sich nicht mehr schützend vor ein Volk stellen, das uns durch seine Geschichtsfälschungen so schwer geschädigt hat und nunmehr von Wissenschaft und Staat als eine uns seit Jahrtausenden feindliche Rasse, siehe Abschnitt 28, und als Fremdkörper in unserem Reiche angesehen werden muss. Die Besorgnis gewisser theologischer Kreise, dass nun ob der vorliegenden Entdeckungen alles zusammenbrechen müsse, Kirche, Zucht und Sitte, religiöses Leben und Idealismus, ist gänzlich unbegründet. Kann denn die Wahrheit gefährlich wirken? Für gewisse Betrügergesellschaften gewiss, nicht aber für das deutsche Volk, das nach den Weisungen seines hohen Ahnen Jesus die Wahrheit suchen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret seine Stimme. Irrtum und Lüge haben jetzt genug die Welt beherrscht und die Germanenwelt zu ihrem Schaden in die Irre geführt, entzweit, rassisch entartet und wirtschaftlich und sittlich geschädigt. Die Kirche darf ohne jede Besorgnis sein, wenn sie ehrlich die Wahrheit suchen und lehren will. Die uns in ihrem Sinne nun klare Bibel bleibt, soweit sie von hebräischen Fälschungen und Zutaten gereinigt ist, für uns ein ehrwürdiges Erbteil unserer germanischen Ahnen. Die Person des erhabenen Jesus ist für uns Germanen nicht abgetan, sondern gewinnt vielmehr für uns eine Bedeutung wie noch nie seit 1900 Jahren. Jesus und seine Lehren werden in der Tat ein Zentrum der kommenden germanischen Kulturbestrebungen bilden in politischer, rassischer, sozialer und ethischer Beziehung. Mit der Erkenntnis Jesus als eines vorgeschichtlichen Germanenkönigs fallen freilich all die orientalisch-hebräischer Denkungsweise entsprungenen Dogmen aller Art, damit fällt aber auch die unselige konfessionelle Zersplitterung, die seit Beginn der christlichen Kirche so viel Leid und Unheil unter uns brachte, und die beklagenswerte Erscheinung einer konfessionellen politischen Partei, die einer auswärtigen Macht dient, entgegen den Belangen des Vaterlandes. Das politische Rom wird in Deutschland seine Rolle für ewig ausgespielt haben. Niemand wird mehr der roten Fahne des Niederrassentums folgen, sondern nur mehr der Kreuzfahne des Germanen Jesus. Jesus, der größte Geist und Held germanischer Vorzeit, kehrt auf größten Umwegen in seine germanische Heimat zurück. Er wird in der Folge auf allen Gebieten des politischen, sozialen und sittlichen Lebens unser Führer und Helfer sein. Sofern die Kirche in Wahrheit eine christliche wird, also nicht mehr vom Juden Jesus, sondern vom Germanen Jesus predigt, wird sie im Kulturleben unseres Volkes eine Hauptrolle spielen, freilich nicht mehr als internationale, sondern als nationale Kirche der Heiligen Gottes und des Lammes der Offenbarung. Ich sehe in der kommenden germanischen Reichskirche einen wichtigen Kulturfaktoren der Zukunft. Ideen sind es, die den tiefsten Grund des Germanentums aufregen und dieses seinen göttlichen Zielen näher bringen können.